Abschnitt 8 aus In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten von Paul Heise. In der Geisterstunde. Das Waldlachen. Teil 2. Fishing for compliments, sagte die hübsche, kluge Frau lächelnd. Aber ich werde meinem Herrn Gemahl nicht den Gefallen tun, aus der 10-jährigen Schule zu schwatzen und ihm ein Zeugnis auszustellen. Seine schlimmsten Fehler sind freilich mit seinem ärztlichen Beruf zu entschuldigen. Was hat so eine Doktorsfrau von ihrem Mann, der die ganze leidende Menschheit ans Herz drückt? Da bleibt dem einsamen Weibe Zeit genug zum Heimweh nach der glücklichen Jugend, deren Mutwillen sich in die höchsten Bäume verstieg. »Nun«, sagte der Hausherr, indem er dem Arzt zunickte, »wir sind Ihnen jedenfalls dankbar, werter Freund, dass Sie das lebenswürdige Waldlachen uns in die Stadt geholt haben, wo es freilich gedämpfter klingt, doch immer noch sein dankbares Echo findet. Und ich insbesondere habe Ihnen zu danken, da Sie uns mit Ihrer Erzählung aus der unheimlichen Luft des Zwischenreichs in die nüchterne Morgenkühle des wirklichen Lebens hinausgeführt haben.« Meines Erachtens würde sich all und jeder optische oder akustische Spuk genauso wie jener in Wohlgefallen auflösen, wenn die kurzsichtigen Beobachter ihre Brille nicht zu Hause gelassen hätten. »Es tut mir leid, Verehrter«, sagte der Arzt mit einem raschen Blick auf seine Frau. »Ich muss aber diese günstige Meinung von unserem unanfechtbaren Verhältnis zur Geisterwelt ablehnen. Denn die Geschichte hat noch ein gespenstiges Nachspiel, das in kurzem folgendermaßen verlief. Wir hielten unsere Hochzeit in der Stadt. Die Großmama musste doch dabei sein und war zu unbehöflich mit all ihren Gebrechen, um sich zu einer Reise nach dem Gut aufraffen zu können. Gleich nach dem stillen Fest im Familienkreise traten wir die übliche Hochzeitsreise an, zu der ich mir einen Urlaub von 4 Wochen erwürgt hatte. Es litt uns aber, so schön die Welt ringsum war, nur 14 Tage in der Fremde. Meine liebe Frau verlangte zu ihrer Mutter zurück, nach den Tummelplätzen ihrer glücklichen Jugend, nach denen sie ja eben erst wieder ein Heimweh eingestanden hat. Auch mich zog es dorthin. Ich war damals wie nach einer verlorenen Schlacht aus dem traulichen Hause weggegangen. Nun reizte es mich, als Sieger wieder einzuziehen. Wir kamen am Abend an, fanden die Mutter und den Schwager in bestem Wohlsein, hatten von unseren ersten 2 Flitterwochen nur das Hübscheste zu erzählen, und doch... Zum ersten Mal, seit sie die meine geworden, war das Gesicht meiner Frau Liebsten nicht so heiter wie sonst. Als wir wieder allein waren, befragte ich sie um den Grund. Sie gestand mir ehrlich, die Erinnerung an den armen Jugendgespielen habe sich ihr so übermächtig aufgedrängt. Es sei ihr zumut, als könnte sie ihres Glücks nicht mit gutem Gewissen froh werden, da er aus der Welt gegangen, ohne die besten Freuden eines gesunden Menschenkindes genossen zu haben. Ich suchte sie mit allerlei Weisheit über diese Stimmung hinwegzubringen. Es war umsonst. Sie blieb still und beklommen, stand lange am Fenster und betrachtete den Sternenhimmel, seufzte zuweilen und fing an, mir Sorge zu machen. Am anderen Morgen aber war dies Wölkchen an unserem Ehehimmel verschwunden. Wir begleiteten Schwager Hobart durch seine Wirtschaft, an deren Wachstum ja auch sein Landkind von Schwester lebhaftes Interesse hatte. Bewunderten die neuen Kühe aus dem Allgäu und die Rambouillet-Schafe, die inzwischen angeschafft worden waren, und brachten den erfreulichsten Appetit vom Vorwerk mit heim. Ein paar Flaschen Röderer, von denen auch die beiden Damen ihr bescheidenen Anteil in Anspruch nahmen, brachten uns in die fröhlichste Stimmung, und wir trennten uns endlich, um eine kleine Siesta zu halten. Franziska, da sie die Nacht unruhig zugebracht hatte, fiel in einen tiefen Schlaf, in dem ich sie nicht störte, zumal ich endlich allerlei aufgeschobene Korrespondenzen zu erledigen wünschte. Als ich damit fertig war und nach ihr sah, war sie nicht mehr in ihrem Zimmer. Die Mamsell sagte, die Frau Doktorin sei vor einer halben Stunde fortgegangen, in der Richtung nach dem Waldtal. Es war mir nicht ganz recht. Ich fürchtete, die alten Erinnerungen möchten sie dort wieder heimsuchen. Jedenfalls wollte ich sie nicht lange allein lassen und schlug den Weg nach den Ahornbäumen ein, deren Wipfel mir wie an jenem ersten Abend entgegenleuchteten. Aber wie erschrak ich, als ich noch nicht weit von dem Parkgitter entfernt meine Frau in atemlosen Lauf und doch wie in tiefer Erschöpfung daherkommen sah, so blass und entgeistert, mit scheuen Augen irr um sich herspähend, dass es völlig den Anschein hatte, als flüchte sie vor irgendeinem Verfolger, der ihr auf dem Fuße nachsetze. Ich rief ihren Namen und lief nun selbst so schnell ich konnte und hatte sie gerade erreicht, als ihre Kräfte sie verließen und sie in meinen Armen halb ohnmächtig zusammenbrach. Als sie sich wieder ein wenig gefasst hatte und nun mit meiner Hilfe sich aufrichtete, ließ sie die ängstlichen Augen erst noch herumgehen, dann aber beruhigte sie sich so weit, dass sie mir erzählen konnte, was ihr begegnet war. Und nun trete ich das Wort an sie ab. Du selbst, liebe Frau, wirst dir am besten von deinem Abenteuer Rechenschaft geben können. »Ich kann noch immer nicht ohne ein leises Grauen daran denken«, sagte die Doktorin. »Mein Mann hat mir ausreden wollen, dass es etwas anderes gewesen sei als eine innere Empfindung, die ich in meiner Erregung, wie sagtest du doch gleich, nach außen projiziert hätte. Aber so sehr ich mir auch Mühe gab, zu beobachten, ob es von innen kam oder doch außer mir auf meine Sinne wirkte, es war zu deutlich ein Sinneseindruck wie alle anderen, und mag es gewesen sein, was es wolle, der Eindruck auf mein Gemüt blieb sich gleich. Ich war freilich voll trauriger Gedanken, als ich meinen Gang nach dem Waldtal antrat. An die alten Zeiten dachte ich, die ich dort verlebt hatte. Kaum Jahr und Tag lagen sie hinter mir und schienen doch weit, weit vom heutigen Tage entfernt. Und ich begriff nicht, seitdem ich eine ehrbare Gattin geworden war, wie ich es so wild hatte treiben können. Und dann dachte ich an meinen armen, guten Kameraden. Ein wie prächtiger Junge er gewesen war, dessen Wert niemand so gut kannte wie ich und wie sein leidenschaftliches, einsames Herz an mir gehangen hatte und dass es bei allem Unglück ein Glück für ihn gewesen, so kläglich um sich zu kommen. Denn wenn er leben geblieben wäre und mich doch eines Tages an einen anderen hätte verlieren müssen, ich bin fest überzeugt, er wäre dann zugrunde gegangen. Ob ich aber trotzdem das mir selbst abgelegte Gelübde, ihn nie zu verlassen, standhaft gehalten hätte? Schon in jenen ersten Tagen hatte ich gefühlt, dass es mir ein Opfer war, und wenn ich hätte glauben müssen, ich würde den Freund meines Bruders unglücklich machen, wenn ich dabei bliebe, überhaupt nicht zu heiraten. Aber das waren ja nun sehr überflüssige Selbstquälereien. Genug, ich dachte jetzt mit ruhiger Wehmut an meinen Spielgefährten, doch nicht im Mindesten mit irgendeiner unheimlichen Ahnung. Und nun denken Sie, wie ich ziemlich nah an den Eingang des Tals herangekommen war und zu unseren zwei Bäumen hinaufsehe, höre ich auf einmal einen leisen, aber ganz deutlichen Klang aus dem Wipfel des Seinigen, der der Höhere war. Es war wirklich ein Lachen, wie er gelacht hatte, nur gedämpft, wie aus viel weiterer Ferne, auch nicht laut genug, um das Echo zu wecken, und nicht lange währte es, so wurde es noch leiser und klang nun wie ein Wimmern oder richtiger, wie wenn jemand Schmerzen hat und durch ein gezwungenes Lachen sich und andere darüber täuschen will. Ich blieb wie von Schrecken gelähmt stehen, wollte gern fort, musste aber immer hinaufhorchen, auch als der jämmerliche Ton wieder in einen helleren umschlug. Jetzt aber klang's wie ein scharfes, schneidendes Hohngelächter. Nicht lange, dann verstummte es auf einmal ganz. Mir war eiskalt geworden, der Angstschweiß stand mir auf der Stirn. Ich wagte nur einmal einen flüchtigen Blick hinaufzuwerfen, schon gefasst darauf, droben die wohlbekannte Gestalt zu erblicken. Es war aber nur die leere Luft, von der der Wipfel sacht hin und her schwankte. Da nahm ich mich zusammen und kehrte um. Die Knie zitterten mir. Ich hatte nur einen Gedanken, mich zu meinem Manne zu flüchten. Kaum aber hatte ich ein paar Schritte getan, so hörte ich dicht neben mir etwas weit Grauslicheres, ein Klappern und Aufstampfen auf der harten Erde, gerade wie vor Zeiten, wenn mein lahmer Kamerad auf seinen Krücken neben mir herstapfte. Ich fuhr mir mit den Händen übers Gesicht. Ich dachte, es sei nur ein Traum und wollte mich selbst aufwecken. Aber nein, ich wachte. Ich hatte noch meine klaren 5 Sinne. Und doch hörte ich das schauerliche Geräusch. Und je eiliger ich lief, je rascher klapperte es neben mir her. Ein entsetzlicher Wettlauf begann. Sogar wie ein leises Keuchen aus einer gepressten Brust klang es neben mir. Auch das war mir so bekannt. und so taumelte ich mit gesträubtem Haar, bald besinnungslos, die Augen zudrückend, obwohl nichts zu sehen war, auf der Straße dahin, bis ich meinen Mann erblickte und mit dem dunklen Gefühl, nun sei ich gerettet, völlig erschöpft zusammenbrach. Als ich wieder zu mir kam und durch den Nebel meines Bewusstseins seine Augen auf mich gerichtet sah und die vertraute Stimme hörte, war auch das gespenstige Geleit verschwunden. Es dauerte eine Weile, bis ich wieder so viel Kraft hatte, den Weg nach Hause vollends zurückzulegen. Ich war aber so elend von dem Erlebten, dass ich gleich zu Bette musste. Mein Bruder wollte mich necken mit meiner vermeintlichen Geisterseherei, brachte es aber doch nicht fertig, da er sah, wie ich noch litt. Bis ich einschlief, saß dann mein Mann und die Mutter an meinem Bette. Ich war so geängstigt, dass ich um keinen Preis allein geblieben wäre. Am anderen Morgen, nach einem tiefen, gesunden Schlaf, kam ich mir selbst recht schwach und töricht vor, dass ich gestern von einer Halluzination, wie mein Mann es nannte, mich so in Schrecken hatte versetzen lassen. Ich legte mir nun selbst das Erlebte aus, als ob es nur eine etwas ungestüme Mahnung meines Gewissens gewesen sei, dass ich mit meinen aufgeregten Sinnen verschworen habe, mich wegen einer versäumten Liebespflicht zu strafen. In meinem jungen Glück hatte ich vergessen, das Grab des unglücklichen Jugendgefährten zu besuchen. Das wollte ich nun eilig nachholen. Ich ging also, sobald ich angezogen war, in den Garten hinunter und band einen Kranz aus den schönsten Blumen. Im Stillen hegte ich die abergläubische Vorstellung, wenn der abgeschiedene Geist wirklich auf mich erzürnt sei, werde er sich durch das Totenopfer versöhnen lassen. Ich sagte niemand, auch meinem Manne, kein Wort davon und stahl mich durch die Gartentür ins Freie, schlug aber nicht den Weg nach dem Friedhof durchs Dorf ein, sondern umging in weitem Bogen an den Feldern entlang die Häuser und Hütten und erreichte mein Ziel unangefochten. Als ich den Kranz auf das Grab niedergelegt und eine Weile daneben gekniet hatte, in stillen, herzlichen Gedanken und dem Wunsch, dass der Tote nun ruhig schlafen möge, erhob ich mich mit erleichtertem Herzen und trat aus der Kirchhofstür, den Heimweg auf der Dorfstraße zu machen, wo ich allerlei gute Bekannte begrüßen wollte. Kaum aber hatte ich das Pflaster des breiten Weges betreten, so klang's wieder dicht neben mir. Tock, tock, tock, tock. Das Aufstampfen der Krücken. Dass hier so viel hundertmal sich hatte hören lassen, wenn der Knabe mich nach den Lehrstunden bei seinem Vater heimbegleitete. So war mein Totenopfer umsonst gewesen. Der arme Geist heftete sich unerbittlich an meine Fersen. Auch die hellste Morgenstunde konnte ihn nicht verscheuchen. Entsetzt blieb ich stehen. Sofort schwieg auch der Ton neben mir. Sobald ich den Fuß weitersetzte. Tock, tock, tock, tock. Ich flüchtete zu einer Bank vor einem Bauernhause. Die gute Frau, mit der ich immer freundlich gestanden hatte, kam heraus, mich zu bewillkommnen. Als sie mich todblass und mit flackernden Augen dasitzen sah, erschrak sie und fragte, ob ich krank sei und womit sie mir helfen könne. Ich bat sie um ein Glas Wasser und stürzte es auf einen Zug hinunter. Es belebte mich sehr. Ich fasste neuen Mut und nachdem ich mich bezwungen hatte, eine Weile mit der guten Freundin zu plaudern, stand ich auf, meinen Weg fortzusetzen. Sogleich war auch das unsichtbare Geleit wieder bei der Hand. Nun bat ich die Bäuerin, mit mir zu gehen, dass ich mich auf ihren Arm stützen könnte. Aber ihre Gesellschaft bannte den Spuk nicht. »Hört ihr nichts, Mutter Weber?« fragte ich. Sie horchte mit verwundertem Gesicht. Was sie denn hören solle? Und dabei das schauerliche Akkompagnement der Krücken so hart neben uns, dass es mir das Geplauder meiner Begleiterin übertönte. Als wir an der Türe des Gartens ankamen, verstummte der Ton. Weiter hatte Friedel mich nie begleitet. Er hatte es immer abgelehnt, zu uns ins Haus zu kommen. Da gehörte er nicht hin, sagte er eigensinnig. Und so fiel der Schauder von mir, sobald ich die Grenze unseres Besitztums erreicht hatte. Von dem Tag an war ich durch nichts zu bewegen, mich wieder hinauszuwagen. Auch die Begleitung meines Mannes konnte meine Furcht nicht verscheuchen. Ja, es schien mir erst recht gefährlich, mich gerade neben ihm draußen blicken zu lassen. Ich hatte eine kindische Angst, als würde sich dann der Zorn des armen, eifersüchtigen, irren Geistes gegen ihn wenden und ihm irgendein Leides antun. Lieber verurteilte ich mich zu freiwilliger Gefangenschaft in Haus und Garten, solange unser Besuch noch dauerte. Dass mir hernach auch die Erinnerung an mein Mutterhaus durch das wundersame Erlebnis getrübt war, werden Sie begreifen. Selbst mein Herr Gemahl versuchte nicht mehr mit seiner wissenschaftlichen Erklärung mir wegzudemonstrieren, was mir eine so schauerliche Wirklichkeit war. Ich hatte lange zu tun, bis ich den Eindruck verwand. Bald aber kam mir eine andere, freudigere Bangigkeit zu Hilfe und lenkte meine Gedanken von dieser Heimsuchung ab. Im Februar wurde unser kleiner Hubert geboren. Damals begann unsere liebe Mutter an den Vorwehen der Krankheit zu leiden, die sie nach einem Jahr hinraffen sollte. Da sie nun das lebhafteste Verlangen äußerte, unser Kind zu sehen, überwand ich die Abneigung, die unheimlichen Stätten wieder aufzusuchen, und reiste sogar ohne meinen Mann mit dem Kleinen nach unserem Gut. Und nun, denken Sie, wie seltsam! Nachdem die Großmama das Bübchen, das für seine 6 Monate schon sehr kräftig entwickelt und aufgeweckt war, ein paar Tage hinlänglich bewundert hatte, konnte ich in meiner Muttereitelkeit den Wunsch nicht unterdrücken, mich auch bei den alten Bekannten im Dorf in meiner neuen Würde sehen zu lassen. Ich gestehe, dass ich doch einen leisen Schauer der Furcht verspürte, als ich die Gartentür öffnete und das Kinderweglein vor mir herlenkend die Dorfstraße betrat. Ich war gefasst darauf, sofort wieder das Geistergeleit zu erleben und das ruhelose Tock, Tock zu hören. Es blieb aber alles still. Der Kleine lag im Wagen und sah mit hellwachen, großen Augen um sich her. Aus den Häusern kamen Weiber und Kinder, ihn anzuschauen. Nichts Unheimliches wagte sich in die Nähe des rosigen Gesichtchens. Der arme Irregeist wollte das Kind nicht entgelten lassen, was die Mutter ihm angetan. Und als ich am Nachmittag mit dem Buben auf dem Arm mich sogar nach dem Waldtal wagte, blieb es ganz still in dem Ahornwipfel. Vor dem unschuldigen Lachen des Kindes war das Waldlachen für immer verstummt. Wir hatten uns von unseren freundlichen Wirten verabschiedet, in jener erregten und zugleich gedämpften Stimmung, die einzutreten pflegt, wenn man das Grübeln über unlösbare Probleme endlich aufgibt. Ich war aber noch nicht die Treppe hinunter, als ich noch einmal umkehren musste, um eine Abhandlung, die mir der Hausherr am Abend geschenkt, nicht zurückzulassen und dadurch den Verdacht zu erwecken, als ob ich auf diese Freundesgabe wenig Wert legte. Als ich in das Gesellschaftszimmer wieder eintrat, fand ich die Hausgenossen, trotz der vorgerückten Stunde, noch beisammen. Der Hausherr ging, seine Zigarre ausrauchend, auf und ab. Seine Frau und Schwägerin standen am Tische, einander abgekehrt, mit aufgeregten Mienen, die auf ein lebhaftes Gespräch schließen ließen, das mein Eintritt unterbrochen hatte. »Sie kommen gerade recht, lieber Freund«, rief die Hausfrau mir entgegen. »Sie müssen mir beistehen gegen diese beiden Verbündeten, die sich ein für allemal gegen alle Erscheinungen aus einer übersinnlichen Welt verstockt haben. Nun, von meinem Manne wundert es mich nicht. Der ist und bleibt ein Vertreter der exakten Forschung. Und was sich der Natur mit Hebeln und mit Schrauben nicht abgewinnen lässt, negiert er frisch weg, weil es ihm unbequem ist. Ich glaube fast, nachträglich schämt er sich sogar, dass er sich einmal in mich verliebt hat, weil es ihm schwer geworden wäre, für diese irrationale Tatsache eine wissenschaftliche Formel mit a Quadrat plus b Quadrat zu finden. Aber Nelly, meine eigene leibliche Schwester, dass die so wenig Blutsverwandtschaft mit mir hat, um sich auf seine Seite zu stellen und alles Hereinragen einer höheren Welt für Sinnestäuschung zu erklären, es ist zu arg. Und du selbst, Nelly, ließest doch vorhin ein Wort fallen, als ob du auch eine Geistergeschichte erlebt hättest und bist dann ganz still davon geworden. Eben darum, Schwester, sagte das Fräulein mit einer schalkhaft geheimnisvollen Miene, wobei ein leichter Seufzer ihre Brust bewegte. Ich mochte vor den übrigen nicht eingestehen, dass ich selbst einmal in einer Spukgeschichte mitgespielt habe, weil ich noch jetzt nicht ohne Reue daran denken kann. Es war noch in der Pension, meine Kameradinnen alle schrecklich abergläubisch, so dass sie mich ansteckten. Nun hatten wir eine Lehrerin, Mademoiselle Mercier, ein Fräulein aus Südfrankreich, trotzdem aber une esprit fort. Sie lachte uns aus mit unseren sentimentalen Ahnungen, Orakelanrufungen und Ängsten an unheimlichen Orten. Das empörte uns. Wir fanden es so weiblich, so entzückend poetisch, mit allerlei idealen Wesen ätherische Beziehungen zu haben und da verschworen wir uns, die Geisterleugnerin durch eine recht massive Gespensterkomödie an ihrer hochmütigen Aufklärung irre zu machen. Ich werde mich hüten, diese kindische und zugleich frevelhafte Geschichte ausführlich zu erzählen. Genug. Unser heimtückischer Plan glückte nur zu sehr. Mademoiselle musste infolge davon 3 Tage lang das Bett hüten, mit Nervenkrämpfen, und nichts kam heraus. Wir aber waren auch gestraft, denn uns selbst war es dabei vor unserer Geisterschaft so bange geworden, dass wir Gefahr liefen, vor Gruseln aus der Rolle zu fallen. Seitdem habe ich keine Gespenstergeschichte hören oder lesen können, ohne zu denken, ob nicht ein Rudel übermütiger Backfische oder anderer frecher Spaßvögel dahinter gesteckt habe. Und mit meinem Respekt vor einer höheren Welt ist es für immer vorbei, da ich, kleines dummes Ding, selbst einmal hereingeragt habe. »Du bist also der Meinung«, sagte ihre Schwester, »es stecke jedes Mal ein Betrug dahinter?« »Halten Sie mich nicht für so leichtgläubig, lieber Doktor, dass ich den spiritistischen Geisterbannern von Profession blindlings trauen möchte. Sie leben davon, dass die Welt betrogen sein will und dass selbst die Höhergebildeten eine verzeihliche Neugier fühlen, den Schleier, mit welchem das Jenseits für uns verhüllt ist, wenigstens an einem Zipfelchen aufzuheben. Auch schäme ich mich immer, wenn ich höre, wie wohlfeil die Menschen sich abspeisen lassen mit Offenbarungen aus einer vermeintlichen Geisterwelt, die so geistlos sind, dass sie höchstens von ganz ungebildeten und einfältigen Seligen ausgehen könnten. Nein, mein lieber Mann würde es mit Recht als einen Entscheidungsgrund betrachten können, wenn ich diese Sorte von Materialisationen ernst nehme. Aber was wir heute Abend gehört haben, unseren Oberst haben wir doch wohl nicht im Verdacht, dass er uns ein Märchen habe aufbinden wollen oder wie ein hysterisches Medium sich das alles zusammenfantasiert habe, so wenig wie unseren Professor, der seinen Spuk sogar am hellen Mittag gesehen und gehört hat. Und doch will Ludwig diese beiden Zeugen nicht als unverdächtig gelten lassen, und Nelly rümpft ihre hochmütige kleine Nase. Helfen Sie mir, lieber Freund, die Ungläubigen zur Vernunft zu bringen. »Zur Vernunft, verehrte Freundin«, erwiderte ich und konnte mich eines Lächelns nicht erwehren. »Das wird schwer halten, da Ihre beiden Gegner ja gerade die Vernunft verteidigen und gegen die Anfechtungen irrationaler Vorstellungen. So viel muss ich Ihnen freilich zugeben. Ich zweifle keinen Augenblick daran, dass die beiden Herren alles, was sie von der schönen Abigail und Fräulein Blandine sahen und hörten, wirklich erlebt haben. Ich wusste es ja, unterbrach mich die lebhafte Frau mit einem triumphierenden Blick auf Gemahl und Schwester. Sie sind ein Poet. Sie müssen auf meiner Seite sein. Sie selbst haben uns ja den merkwürdigen Fall erzählt, von ihrer Erkrankung in Rom und der rätselhaften Wirkung derselben bis nach Berlin. Ja, es gibt wirklich Dinge zwischen Himmel und Erde. Wer wird daran zweifeln, fuhr ich fort. Auch kein Naturforscher, der über sein Mikroskop und seine Retorten hinausdenkt. Aber man muss doch wohl unterscheiden. Fälle wie der meinige sind so unzählige Male vorgekommen, so über allen Zweifel hinaus festgestellt, dass es nicht mehr lange, wenigstens an einer plausiblen Hypothese, zu ihrer Erklärung wird fehlen können. Warum sollte man nicht zum Beispiel einen Seelenäther annehmen, durch welchen von Individuum zu Individuum unter gewissen Voraussetzungen unsichtbare Verbindungsfäden hin und her laufen, deren Schwingungen wie die des Lichts? Aber Freund Ludwig lächelt ironisch. Ich höre schon auf, lieber Freund, in die Psychophysik hineinzufuschen. Nur muss ich mich noch geschwind gegen das Missverständnis verwahren, als hielte ich die Spukgeschichten des Obersten und des Professors für das, was man reale Tatsachen nennt. Erlebt haben die Herren ihre Abenteuer freilich, so gut wie das Leserbettle oder der arme hinkende Knabe von den Damen erlebt worden sind, nur eben mit ihren inneren Sinnen, deren von Hirn oder Herz oder Nervenzentrum ausgehende Eindrücke durch einen Selbstbetrug der Fantasie in äußere Wahrnehmungen verwandelt worden sind. Sie sehen, verehrte Frau, dass ich, so leid es mir tut, Ihre Bundesgenossenschaft nicht antreten kann. Wenn auch meine Überzeugung über die Fortdauer nach dem Tode nicht aus anderen Gründen feststünde, diese Visionen unserer Freunde würden Sie nicht erschüttern. Die liebe Frau sah mich kopfschüttelnd und missbilligend an. Dann machte sie gute Miene zum bösen Spiel und sagte lächelnd, »Ich sehe, ich bin hier wie verraten und verkauft. Dann erklären Sie mir wenigstens, wie zwei verständige, nüchterne Männer zu einem so groben Selbstbetrug kommen konnten.« »Nüchtern?« fiel ihr Gatte achselzuckend ein. »Hast du nicht gehört, dass unser Oberst erst eine Flasche leichten Weins, dann einen besonders schweren und feurigen getrunken hatte? Und war der junge Doktor in dem bezauberten Garten etwa nicht halb benebelt von Hochsommerglut, Rosen- und Liliendüften und lyrischer Poesie, und das alles ihm so zu Kopf gestiegen, dass er am hellen Mittag in seiner »Je länger, je lieber« Laube einnickte? Als ob man immer so viel Stimulanzien brauchte, um die schönsten Visionen oder Halluzinationen zu haben. »Mag sein«, erwiderte die Frau, »aber wann ist es erhört, dass Träumende oder Visionäre so ausführliche, zusammenhängende Gesichter haben und sogar Dinge dabei erfahren, die sie von sich selbst nicht wissen konnten und die sich hernach als wahr erweisen? Wie konnte unser Professor, wenn ihm auch das Gesicht und Kostüm der Tante Blandine von dem Bilde her vorschweben mochte, aus ihrem Munde die Reden über ihr Schicksal vernehmen, die mit den ihm unbekannten Tatsachen übereinstimmten? Verzeihen Sie, sagte ich, das klingt sehr triftig. Aber wer bürgt uns dafür, dass der Träumer dies alles nicht hinterher, nachdem er erst davon erfahren, in seinen Traum eingefügt hat, als er ihn anderen erzählte? Wenn wir uns selbst streng beobachten, finden wir nicht, dass wir bei jeder Wiedererzählung eines Traumes die gewöhnlich dürftigen Züge vermehren und selbst daran glauben, all diese schmückenden Zutaten unserer Fantasie seien von vornherein darin enthalten gewesen? Mit der Zeit wächst dann ein ganz unscheinbares, oft ziemlich albernes Nachtgesicht zu einer fantastischen Dichtung an, die der Träumer selbst als ein völlig objektives Erlebnis betrachtet. Ich bin überzeugt, der Oberst hat sich, nachdem er das letzte Glas geleert, mit etwas schwerem Kopf erhoben, um in sein Hotel zurückzukehren. Er hat dann den Weg verfehlt und sich zur Stadt hinaus bis nach dem Friedhof verirrt, dort eine Weile durch das Gitter in den mondbeschienenen Garten gestarrt, bis er endlich infolge eines Ohnmachts- oder Schwindelanfalls hinsank und sich im Fallen die Lippe an den Eisenstäben verletzte. Vielleicht hat er nicht länger als 10 Minuten dort gelegen, lange genug, um den Nachtbesuch der schönen einstigen Geliebten zu träumen, deren Bild vor seiner Seele wieder aufgetaucht war. Als er dann wieder zu Bewusstsein kam und sich auf seinen Traum besann, kristallisierten sich, ganz ohne sein Zutun, die einzelnen Momente dieses leidenschaftlichen inneren Erlebnisses zu einem kleinen novellistischen Ganzen, von dem er jetzt jede Einzelheit unbedenklich beschwören würde. Ist diese Erklärung nicht einfacher und denkbarer, als dass eine Tote sich aus ihrem Grabe erhebt, um einem ungetreuen Liebhaber eine Lektion zu geben, dessen zufälligen Aufenthalt in ihrer Nähe sie doch höchstens erfahren haben könnte, wenn die abgeschiedene Gesellschaft auf jenem Friedhof den Lokalanzeiger lese und daraus erfahren könnte, welche Fremden in der Stadt angekommen seien? »Sie vergessen nur«, sagte die Hausfrau, »das Zeugnis des Immortellensträußchens, das auch die Zweifelsucht meiner vorwitzigen Schwester beschämte.« »Und du glaubst wirklich, ein körperloser Geist, der höchstens einen sogenannten Astralleib angelegt hat, könne mit 2 Astralfingern einen leibhaftigen Blumenstrauß halten?« sagte das Fräulein achselzuckend. »Hättest du Ludwig damals ausreden lassen? Er war auf dem Wege, auch diesen Beweis zu entkräften.« »Das sollte ich billig unserem Doktor überlassen«, sagte der Hausherr. »Er muss ja wissen, wie man solche Luftspielverwickelungen auflöst. Na, ich bin nicht vom Metier, aber ich denke mir, das Mädchen, das das Zimmer aufräumte, hat sich von den Rosen im Wasserglase zu einem kleinen Raube verführen lassen. Die Immortellen aber sind von irgendjemandem auf dem Sofa vergessen, von unserem Obersten schon vorher dort gesehen worden, ohne dass er gleich damals darauf geachtet hätte. Erst in seinem Traum tauchten sie wieder auf, nachdem sie früher unter der Schwelle des Bewusstseins, wie die heutige Psychologie es nennt, geruht hatten. Wie er nun nach Hause kam, die Rosen nicht mehr fand, dagegen das Strohblümensträußchen, kombinierte seine Fantasie beides mit unbewusster künstlerischer Folgerichtigkeit. Und jetzt sollen wir daran glauben als eine reale Tatsache. Ich wenigstens, selbst wenn einmal meine eigenen Sinne sich gegen mich verschwören sollten. Ich werde Blumen, die mir angeblich aus dem Zwischenreich zum Präsent gemacht werden, nur dann für Geistergaben halten, wenn mich ein Botaniker versichert, ihresgleichen in keinem irdischen Herbarium angetroffen zu haben. »Ich strecke die Waffen«, sagte die Hausfrau heiter, indem sie ihrem Gatten mit der Hand über die erhitzte Stirne strich. »Aber nur, weil wir endlich zu Bett müssen. Wenn du morgen, will sagen heute früh, nicht ganz entgeistert in dein Kolleg gehen sollst. Übrigens hast du mich höchstens überredet, aber lange nicht überzeugt. Wir wollen uns das Wort geben, über 100 Jahre wieder zusammenzukommen, geistweis oder mittels der Seelenwanderung. Dann wissen wir hoffentlich etwas mehr von diesen Dingen. Sind sie auch von der Partie, lieber Freund?« Ich versprach es lachend und bin nun selbst begierig, ob ich imstande sein werde, Wort zu halten. Ende von Abschnitt 8, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau im Juli 2025.